Abschnitt 13 von Das grüne Haus von Paula Demel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Eva K. Der Stern der Mitte. Ein weiser Mann aus dem Morgenlande hatte nach Jahren mühseliger Arbeit aus den Gesteinen der Erde einen Stern zusammengesetzt, in dem die feinsten Kräfte des Lebens gebannt waren. Was dem Weisen Schönes und Wertvolles begegnet war, hatte er in Kristalle verwandelt und dem Sterne eingefügt. Als der Wunderstern vollendet war, ließ er auf der Landstraße, die von Mekka nach Medina führte, eine prächtige Schau- und Kaufhalle errichten. Hoch oben in der Kuppel befestigte er seinen Stern. Um ihn her liefen goldene Lettern, die in einer fremden Sprache folgenden Spruch trugen: Weib oder Mann, sieh mich gläubig an, dann leuchtet tief, was verborgen schlief, dann wird zum Kern der Dinge Gestalt, dann wird zur Ohnmacht fremde Gewalt, dann wird zum Helden das Kind der Tor, dann klimmt ein Mensch zu Gott empor. Tausende von Wanderern kamen täglich durch die Wunderhalle und bestaunten die Pracht und die Schätze, die der weise Mann darin aufgehäuft hatte. Sie betasteten das künstliche Gitterwerk vor den Schaukästen, die farbenprächtigen Teppiche an den Wänden, die herrlichen Sammlungen der Waffen und edlen Gesteine in den Nischen, jedoch den Stern hoch oben in der Deckenwölbung sah niemand gläubig an. Wohl streifte ab und zu ein halber Blick den hellen Fleck, aber man hielt ihn für wertloses Glas, und niemandes Auge blieb an ihm haften. Immer kehrten die Blicke in die prächtige Halle unten zurück. Da hingen auch zwei große Bilder an den Wänden. Vor diesen Bildern stand die Menge immer dicht gedrängt mit Staunen und Geflüster. Das eine Bild stellte den Tod dar, wie er an einer langen Kette vorbeimarschiert und mit der Sense einem Soldaten nach dem anderen den Kopf abschlägt. Die Soldaten aber, und das war grausig anzusehen, standen alle stramm wie auf dem Kasernenhof, und die ihren Kopf noch hatten, machten die Augen zu. Vorn auf dem Feuer einer platzenden Granate saß grinsend der Teufel und schwenkte sein rotes Fähnchen. Das Bild auf der anderen Seite war ein Gastmahl in einer offenen Veranda. Eine Menge schön geputzter Herren und Damen saßen da zu Tische. Erlesene Speisen und edle Weine standen vor ihnen. Sie aßen und lachten miteinander und warfen Knochen und Brotstücke über die Brüstung. Draußen standen viele arme Leute und fingen die Brocken auf, einige mit Hass in den Augen, andere mit tiefen Verbeugungen. Daneben standen etliche, die sahen traurig oder ingrimmig zu, und einer ballte die Faust nach dem Tisch mit den Speisen. Diese beiden Bilder zogen die Menschen immer wieder machtvoll an. Aber der Weise aus dem Morgenlande sah kopfschüttelnd zu, die Halle war schon seit Jahren fertig und noch kein Pilger hatte den Stern der Decke gläubig angesehen. Da kam eines Tages ein Findelkind der Armut in das Gewölbe. Heimatlos und elternlos war der Knabe ausgezogen, aber seine Augen waren voll Sonne und sein Herz voll Güte. Er sang in den blauen Himmel hinein, und sein trockenes Brot mundete ihm wie köstliches Manna. Ehrfurchtsvoll trat er in das hohe Tor, ließ seine staunenden Blicke langsam durch das Gewölbe gleiten und sah entzückt auf zur Kuppel. Da war ihm, als ob das ganze strahlende Bauwerk fern oben in der Mitte zusammenfloß und als ob sich goldene Ströme in langen Bahnen aus dem leuchtenden Sterne in die Halle zurückergössen. Immer wieder sah er hinab, hinauf, seine Augen wurden weit vor staunender Erkenntnis und wie zum Gebet schlossen sich seine Hände. Da erfüllte sich das Wunder, das dem Sterne innewohnte. Er fing an, sich zu drehen und dem Knaben sein verborgenes Farbenspiel zu zeigen. Weich und glühend dehnten sich seine bunten Kreise durch das Gewölbe. Und was sie berührten, wurde von eigenem Leben erfüllt oder kristallendurchsichtig und offenbarte dem Beschauer sein innerstes Wirken. Da faltete der einsame Knabe gläubig die Hände und betete: Gelobt sei Allah! Wie ein Träumender ging er zuerst durch das Gewimmel der anderen Pilger, sie wichen scheu vor ihm, er aber merkte es nicht. Bald jedoch erfüllte sich die Verheißung des Weisen an ihm. Es war, als ob ein geheimes Licht in Menschen und Dinge hineinleuchtete. So sah er vieles, was den anderen verborgen war und was er selbst nie vorher gesehen hatte. Auch die Bilder in der Halle sah er mit neuen Augen. Auf dem Bilde mit den geköpften Soldaten erblickte er hinter allen Gräueln den Friedensengel. Und auf dem Bilde der Reichen und Armen sah er den Geist der Gerechtigkeit, der eben das Schwert aus der Scheide zog. Fern aber, zwischen beiden Bildern, tat sich ihm die Wand auf, und er sah ein neues Land in der Dämmerung liegen, wo stolze, gesunde Menschen ihrem Tagewerk und ihrer Muße nachgingen. Und er sah das Lebendige und das Tote und erkannte, dass ein Weizenkorn mehr sei als ein Goldkorn. Und er sah den Krieg und die Bitternis und wusste, dass der Frieden ihr letztes Kind sein würde. Und er sah, dass der Tod nur ruhendes Leben und das Endliche nur ein Widerspiel des Unendlichen ist. Und er wuchs und tat seinen Mund auf und sagte den Pilgern, was er sah. Und es ging ein Leuchten von ihm aus, so dass sie ihm glaubten und ihm anhingen. Er hatte den Stern der Mitte gläubig angesehen. Ende von Abschnitt 13.